بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir machen nun weiter. Wir waren stehen geblieben mit dem Beginn des Gebets, mit dem Takbir. Und noch ein Hadith über die Vorzüge des Gebets auf Seite 52. Und zwar sagte Anas ibn Malik radiallahu anhu: Ich war beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, als gerade ein Mann zu ihm kam und sagte: O Gesandter Allahs, ich habe eine Strafe verdient, so führe sie aus. Er fragte ihn nicht danach. Dabei trat die Gebetszeit ein und so betete er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet alaihi salatu wasallam das Gebet beendet hatte, kam der Mann zu ihm und sagte: O Gesandter Allahs, ich habe eine Strafe verdient, so verurteile mich gemäß Allahs Buch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hast du denn nicht mit uns gebetet? Er sagte: Ja, habe ich. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah hat dir deine Sünde vergeben, oder er sagte, deine Strafe erlassen. Viele Menschen, liebe Geschwister, sagen, wenn sie nicht beten, sie sagen, wenn du sie fragst, warum betest du nicht, dann sagt er dir: Ach, ich mache so viele Sünden. Er denkt, erst wenn er ohne Sünde ist, darf er beten. Aus Respekt vor Allah, denkt er. Ja, so unrein wie er ist, geziemt es ihm nicht, dass er vor Allah da steht. Aber das ist falsch. Das ist genauso wie jemand, der sagt: Ich kann meine Kleider nicht in die Waschmaschine legen, weil sie dreckig sind. Ja, warum ist die Waschmaschine da? Die ist doch dazu da, damit sie dreckige Kleider reinigt. Und dazu ist das Gebet da. Das heißt, gerade weil du sündigst, sollst du beten. Und das erklärt uns dieser Hadith. Und der nächste Hadith auf der anderen Seite, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Was meint ihr, wenn vor der Tür von einem von euch ein Fluss wäre, in dem er jeden Tag 5-mal badet? Bleibt dann von seinem Schmutz noch etwas übrig? Sie sagte: Nein, es bleibt nichts von seinem Schmutz übrig. Er sagte: Dies ist das Gleichnis der 5 Gebete. Damit beseitigt Allah die Sünde. Und deswegen, wenn wir diesen Hadith verstehen, verstehen wir auch, warum wir 5-mal am Tag beten zu unterschiedlichen Zeiten. Weil die andere Sorte von Menschen will alles auf einmal beten. Ja, man geht zur Arbeit, geht dann wieder nach Hause und arbeitet, bete ich 5 Gebete. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Warum? Wenn jemand, sagen wir mal, er arbeitet auf einer Baustelle oder unter Tage, da wo man schmutzig wird, wo man sehr viel Anstrengung braucht. Stellen wir uns vor, dieser Arbeiter nimmt ein Bad eine Stunde lang, bevor er zur Arbeit geht. Wenn er dann nach Hause geht, ist er dann rein oder ist er schmutzig? Nach 8 Stunden oder 10 Stunden unter Tage. Was haben wir dann von diesem Bad eine Stunde lang? Nichts. Andersrum, wenn dieser Mann sagt: Nee, ich bade nicht vor der Arbeit, sondern erst wenn ich nach Hause gehe, nehme ich ein Bad mit Kräuteröl und was weiß ich was und so weiter und so fort. Ist er dann um 12 Uhr, ist er dann sauber oder dreckig? Dreckig, das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel einen wichtigen Termin hat, ja, sagen wir mal, er ist Vorarbeiter oder Chef, ja, und er muss jetzt zu einem wichtigen Termin, ja, er muss irgendwie was sagen oder zeigen und so weiter, oder Kunde werben, wie wird er dann vor denen stehen? Ja, dreckig natürlich. Wenn er um 12 Uhr aus der Grube rausgeht, ja, dann denken wir, was ist das? Aber stellen wir uns vor, dieser Arbeiter nimmt nach jeder Stunde 5 Minuten Dusche. Dann hat er immer eine Zeit, in der er rein ist, oder nicht? Und deswegen betest du 5-mal am Tag an verschiedenen Zeiten. Damit, wenn du stirbst, stirbst du rein. Weil du kannst morgens sterben, du kannst abends sterben, du kannst mittags sterben, du kannst jung sterben, alt sterben, als Mann sterben, als Frau sterben. Alle Menschen sterben. Und deswegen ist das Gebet verteilt auf den ganzen Tag, damit du immer rein bleibst. Und wer das versteht, der wird das Gebet lieben. Er wird Sehnsucht haben, endlich darf ich wieder rein, weil alle sündigen wir. Selbst wenn jetzt alle hierher gekommen, damit wir Allah Azza wa Jal dienen, auf dem Weg hierher, wie viele Sünden haben wir gemacht, ob du willst oder nicht? Oder stimmt's oder habe ich recht? Ja, nicht subhanallah, wie willst du denn auf der Straße laufen, ohne zu sündigen? Und deswegen brauchen wir immer diese Dusche, diese Reinigung, diese Waschmaschine, damit unsere Herzen gereinigt werden. Jetzt, liebe Geschwister, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das Buch, liebe Geschwister, oder das Thema, nicht das Buch, das Thema, Gebet ist aufeinander aufgebaut. Das heißt, du darfst jetzt nicht das letzte Kapitel vergessen und zum, sondern mit dem, was du gelernt hast, kommst du jetzt in die nächste Phase. Nach dem Takbir, was machen wir da? Ja? Dhikr, also ein Dua. Ja? Und zwar das Eröffnungsbittgebet oder Gebet. Das ist eine Sunna, die sehr viele vernachlässigen. Warum? Weil klassisch in den Rechtsschulen, die malikitische Rechtsschule, die hanafitische Rechtsschule, die sehen das nicht als wünschenswert an und so weiter und so fort. Die schafiitische Rechtsschule schon. Auf jeden Fall, aber es gibt doch ein Hadith, einen authentischen. Also warum mache ich es nicht? Aber die Frage ist, liebe Geschwister, jetzt, wie soll ich dieses Bittgebet ausüben? Schauen wir uns dieses Bittgebet an. Seite 54. Man sagt, also im Arabischen, also ich erwähne die deutsche Übersetzung, aus Zeitgründen lasse ich das Arabische mal weg. O Allah, trenne mich von meinen Sünden, so wie du den Osten vom Westen getrennt hast. O Allah, reinige mich von meinen Sünden, so wie ein weißes Gewand von Schmutz gereinigt wird. O Allah, wasche mich rein von meinen Sünden mit dem Schnee, dem Wasser und dem. Wie müssen wir diesen Dua sagen? Also was meine ich jetzt mit wie? Ich meine jetzt nicht auf Arabisch oder auf Deutsch. Bitte? Also mit welchem Gefühl im Herzen? Furcht wäre, warum Furcht? Weil man demütig ist. Warum ist man demütig? Weil man Angst hat. Warum hat man Angst? Weil wir vor Allah stehen. Weil wir vor Allah wollen. Gut, das ist Punkt 1, weil wir vor Allah stehen. Das ist schon mal eine Sache. Ja, was noch? Man hat Hoffnung, dass man bereinigt wird. Okay? Warum will man überhaupt bereinigt werden? Ja? Weil man Sünden hat, Paradies. Was ist mit den Sünden? Konkret im Gebet jetzt. Man hofft auf Vergebung. Abgesehen davon, ja? Man bereut sich. Gut, gut. Das ist ja alles richtig. Aber ich meine konkret jetzt, was wir gelernt haben. Was ist mit... Barakallahu. Die Sünden sind über deinem Kopf und über deinen Schultern. Das darfst du ja nicht vergessen. Über deinem Kopf und über deinen Schultern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. An was musst du noch denken, wenn du diesen Dua sagst? Die Sünden sind über deinem Kopf und auf deinen Schultern. Was noch? Ja? Dass sie runterfallen. Okay. Aber wir sind ja noch nicht im Rukur. Wir sind ja jetzt erst beim Stehen. Was passiert, wenn du Allahu Akbar sagst? Das sollte man. Aber nee, was passiert? Tatsachen, die bei der Voraussetzung Richtung Qibla zu stehen. Was gab es da für ein Hadith? Allah yajzik al-khair. Was heißt Allah yajzik al-khair? Möge Allah dich belohnen. Möge dich Allah mit dem Guten belohnen. Weil al-khair ist ja das Gute. Und yajzik heißt belohnt. Was, also, erstens, ich habe meine Sünden auf meinem Kopf Allah richtet sein Angesicht mir gegenüber, also hin. Und ich sage, Allah ist größer als alles andere. Ich erinnere mich an die Gewaltigkeit Allahs. Erhaben ist Allah über jegliche Gleichnis. Aber damit wir das im irdischen Leben mal nachvollziehen, wie ich vorhin gesagt habe, du hast irgendeine Maschine kaputt gemacht und du gehst jetzt zu deinem Chef, zum Big Boss, und er weiß, dass du das gemacht hast und er schaut dich jetzt an. Wie stehst du vor diesem Menschen? Mit erhobenem Haupt? Nein. Was willst du? Ohne so? Hä? Wie stehst du da vor dieser Person? Ja? Demütig. Kannst du dieser Person in die Augen schauen? Kannst du das in diesem... Das ist eine Maschine, die kostet 6 Milliarden Euro oder so, ja? Ja? Und die Versicherung ruft schon an, dass diese Kosten übernehmen wir nicht und so weiter und so fort, ja? Und du weißt ganz genau, der Job, der ist futsch, der ist vorbei. Du guckst auf den Boden. Du guckst auf den Boden. Oder nicht? Deswegen senkt der Muslim sein Haupt. Guckt nach unten. Weil er weiß, Allah schaut dich an. Das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala ist vor dir. Subhanahu. Und um die Demut noch mehr zu zeigen, macht man was noch? Stimme. Bitte? Stimme. Nee, ich meine jetzt im Gebet. Nee, was machst du noch, wenn du Allahu Akbar gesagt hast und die Hände so? Das ist umso mehr Demut. Das ist demütiger als das. Ja? Und deswegen senkst du dein Haupt, du weißt, deine Sünden sind oben. Hier, liebe Geschwister, und das ist immer, ob im Wudu, ob im Sujud, ob im Ruku, immer wenn es um Sünden geht, die Regel, erinnere dich an eine bestimmte, konkrete Sünde. Nicht abstrakt, wir sündigen. Nein, nein, nein, das bringt in deinem Herz, das bringt dein Herz nicht zum Beben, sondern eine konkrete Sünde. Die Frau, die du angeschaut hast, obwohl es haram ist, sie anzuschauen. Die Lüge, die du gelügt hast, das Wort, die Lästerung, die du begangen hast und so weiter und so fort. Den Hochmut, den du gespürt hast und so weiter und so fort. Den Ikhlas, den du nicht hattest und so weiter. Konkrete Sünden. Nicht allgemein. Und deswegen in jeder Raka'a erinnere dich an eine andere Sünde. Wir haben leider genug Sünden, dass wir in jeder Raka'a mindestens an 10.000 Sünden uns erinnern können. Erinnere dich beim Wudu, beim Sujud, beim Ruku', wenn du sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, nach dem Gebet. Erinnere dich an konkrete Sünden, nicht an allgemeine Sünden, weil das wirkt intensiver im Herzen. Wie steht, liebe Geschwister, ein Mensch, ein Diener Allahs, der armselig ist, der Allah Azza wa Jal in jedem Moment benötigt, der abhängig ist, bedürftig ist von Allah subhanahu wa ta'ala, wie wird er vor Allah stehen? Und wie wird er diesen Dua jetzt sagen? O Allah, trenne mich von meinen Sünden. Da sind sie. Über meinen Kopf. Genau die. O Allah, trenne mich von meinen Sünden. Trenne mich von diesem Blick zu dieser Frau, die nicht erlaubt ist. Trenne mich vor diesem Lästern. Trenne mich vor diesem Lügen, vor dem schlechten Verhalten gegenüber meinen Eltern. Konkrete Sünden. Trenne mich von meinen Sünden, so wie du den Osten vom Westen getrennt hast. O Allah, reinige mich von meinen Sünden, so wie ein weißes Gewand vom Schmutz gereinigt wird. O Allah, wasche mich rein von meinen Sünden mit dem Schnee, dem Wasser und dem Haag. Mit was für einem Gefühl wirst du das sagen? Welches Gefühl, liebe Geschwister, entsteht, wenn Furcht und Hoffnung vermischt wird? Liebe, gut, das brauchen wir auch. Aber da gibt es so ein Gefühl. Wenn du weißt, dir gegenüber ist jemand, dem du Respekt zeigen sollst, er kann dich bestrafen, aber du hast die Hoffnung, dass er dich nicht bestraft. Du weißt, er wird dich vielleicht sogar nicht bestrafen. Geborgenheit. Reue, oder? Gut, Reue, Geborgenheit. Ich will Ehrfurcht haben. Ehrfurcht, okay. Liebe. Liebe. Aufrichtigkeit. Wie wär's mit Schämen? Alles ist richtig, barakallahu fikum. Das sind jetzt nicht Sachen, wo wir sagen, nur das. Die Gefühle, das ist ja ein Vulkanausbruch. Aber ist es denn nicht so, wenn du weißt, der vergibt dir jetzt? Allah Azza wa Jal ist der Vergebende, oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es uns versprochen. Wenn du fertig bist mit dem Gebet, was passiert dann? Ist die Sünde weg? Sind die Sünden im Plural weg? Hat er mehrfach gesagt. Das heißt, du weißt, er wird dir vergeben. Aber hast du es verdient, dass er dir vergibt? Da schämt man sich. Man schämt sich, wie Allah Azza wa Jal mir so viele Gaben gibt. So viele Gaben. Ibn Qayyim rahimahullah sagt in seinem Werk Madarij al-Salikin, also die Stufen der Schreitenden, also zu Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, die erste Stufe ist Al-Yaqadah. Al-Yaqadah ist was? Die Wachsamkeit. Das Aufstehen. Das Herz muss aufstehen. Du kannst ja nicht verreisen im Schlaf. Ja, das wird ein bisschen gefährlich. Also musst du aufwachen und dann kannst du verreisen. So ist es auf dem Weg zu Allah Azza wa Jal. Er sagt, Al-Yaqadah, die Wachsamkeit, ist die Unruhe des Herzens. In Zi'ajul Qalb. Durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosigkeit. Die Unruhe des Herzens, das Herz ist unruhig. Aus dem Schreck des Erwachens, was ist los? Ich bin ja ein Diener Allahs, Allah ist der Gewaltige, der Erhabene, subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, diese Stufe erreiche ich wie? Durch zwei Sachen. Die Betrachtung der Gaben Allahs und die Betrachtung der eigenen Verbrechen. Was sind die Verbrechen? Ich bin doch kein Mörder. Die Sünde. Wenn du siehst und merkst, Allah Azza wa Jal hat mir die Zunge gegeben, mit der ich sage, Allahumma ba'ad bayni wa bayna khataya, kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib. Diese Dua. Diese Zunge, mit der Zunge habe ich vor zwei Sekunden gelästert. Mit dieser Zunge habe ich meiner Mutter gesagt, lass mich doch in Ruhe. Mit dieser Zunge habe ich mich lustig gemacht. Guck mal, da kann ich beten. Und so weiter und so fort. Die Zunge, mit der bitte ich jetzt Allah um Vergebung, schäme ich mich nicht. Was habe ich denn bezahlt, dass ich diese Zunge bekommen habe? Habe ich sie auf dem Markt gekauft? Ich habe sie so bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Schämt man sich da nicht vor Allah azza wa jal? Und deswegen, Al-Haya'u ist eines der effizientesten Gefühle für die Demut. Wie bekomme ich Schamgefühl vor Allah? Schau dir die Gaben an, die du bekommen hast von Allah, und schau dir an, was du damit verbrochen hast. Jeder von uns, wenn er dir eine Gabe gibt, sagen wir mal, er gibt dir einen Euro jeden Tag und dann beleidigst du ihn, gibt er dir weiter den Euro? Nein. Natürlich nicht. Vielmehr sagt er dir, gib mir das Geld zurück. Wer von euch, wem hat Allah Azza wa Jal seine Zunge weggenommen, nachdem er gelästert hat, nachdem er gelogen hat, nachdem er hochmütig war? Wer hat seine Augen nicht mehr gehabt, nachdem er etwas gesehen hat, was haram ist? Und trotz alledem machen wir die Sünden weiter. Mit diesem Gefühl vor Allah, subhanahu, wisst ihr überhaupt, wer Allah ist? La ilaha illallah. Vor Allah stehst du da. Niemand kann dir helfen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht helfen möchte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Vor diesem Herrn stehst du nur. Und deswegen kannst du nur nach unten schauen. Demütig. Zu diesem Dhikr, liebe Geschwister, sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, ich fragte meinen Lehrer, also Ibn Taymiyyah rahimahullah, wie werden die Sünden durch diese Dinge gereinigt? Schaut euch an, wie sehr sie sich mit diesen Adhkar befasst haben. Nicht wie unser einer. Ach, ich sage am Anfang des Gebets, okay, sage ich, dann lernt er nie was über diesen Dhikr oder andere Afkar. Er sagt, wie werden die Sünden durch diese Dinge gereinigt? Und welchen Sinn hat die Anwendung dieser speziellen Mittel? Welche Mittel denn? Ja? Schnee, Wasser und Haken. Insbesondere da es auch in einer anderen Überlieferung heißt, und kaltem Bilma'il-Baridi, und kaltem Wasser, wodurch heißes Wasser für die Reinigung geeigneter ist in der Waschmaschine, je besser du waschen willst, umso mehr, ja, 60 Grad, 90 Grad, und, oder nicht? Ist ja klar. Warum kaltes Wasser? Schnee und Haken. Was sagt Shaykhul Islam? Er sagt, die Sünden lösen im Herzen Hitze, Unreinheit und Schwäche aus. Jede Sünde, die du sündigst, wird dein sicher. Du sündigst, puff, zack, in dein Herz. Die nächste Sünde, puff, zack, in dein Herz. Jede Sünde wird dich treffen. Es gibt keine Sündensicherheitswesten. Ja? Jede Sünde wird dein Herz treffen. Mit was? Mit Hitze. Warum denn Hitze? Wo liegt man dann, wenn man sündigt und die Gnade Allahs nicht bekommt? In Jahannam. Unreinheit und Schwäche. Das Feuer der Begierde brennt und verunreinigt das Herz. Denn die Sünden sind für das Herz wie das Holz für das Feuer. Deshalb brennt das Herz immer mehr und es wird immer schwächer, je mehr Sünden sich ansammeln. Das Wasser beseitigt die Unreinheit und löscht das Feuer. Also haben wir zwei Sachen. Durch das Wasser wird geschieht was? Die Unreinheit geht weg. Und was? Und das wird gelöscht. Durch die Kälte gibt es dem Körper Festigkeit und Stärke. Wenn Schnee und Hagel dazu kommt, ist die Kühlung intensiver und damit auch die Stärkung des Körpers, welcher dadurch gefestigt wird. Subhanallah. Das heißt, wenn du diesen Dhikr sagst, musst du an dein Herz denken. Ich sagte vorhin noch, das Gebet, wer mit Khushu' beten will, der hat keine Sekunde Zeit, an die Dunya zu denken, weil er ist permanent beschäftigt, mit diesen Sachen, über diese Sachen zu denken. Er denkt an sein Herz, wie die Sünden jetzt sein Herz geschwächt haben. Er denkt, dass diese Hagel und Schnee sein Herz fest. Das Gebet, liebe Geschwister, das ist unser gravierender Fehler. Wir denken, Gebet ist einfach so, jetzt schalte ich mal meinen Verstand aus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Malikam. Nein, das ist nicht das Gebet. Das Gebet ist, schalte deinen Verstand ein, dein Herz einschalten und genieße jeden einzelnen Buchstaben, jede einzelne Bewegung, die du im Gebet machst. Je mehr du dich beschäftigst mit den Aussagen und Taten im Gebet, je mehr, desto mehr Demut wirst du haben. Und je weniger du dich beschäftigst, desto weniger Demut wirst du im Gebet haben. Jetzt eine Frage, warum sagt man im Dua, und reinige mich von meinen Sünden, so wie ein weißes Gewand vom Schmutz gereinigt wird. Warum gerade weiß? Warum nicht lila, blass, blau? Weiß wird am schnellsten schmutzig. Am schwierigsten wieder sauber zu. Warum? Anfällig für Herz. Anfällig, okay. Was passiert jetzt? Bei Sünden das Herz schwarz machen. Batterie. Ja. Sind die nicht neu? Ein paar Wolle gewaschen. Diese Unterbrechungen, was machen wir da? Afkar, bitte schön. La ilaha illallah oder subhanallah, alhamdulillah. Es gibt genug Afkar, die man sagen kann. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. So, plus minus. Ich bin kein Physiker. Das merkt man, ne? Versuchen wir das so. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deswegen, liebe Geschwister, alles, was geschieht, da ist immer ein positiver Effekt. Batterie ist aus. Jeder denkt, oh nee, jetzt unterbrechen. Nein, das ist eine Gabe Allahs. Allah Azza wa Jal will, dass du endlich mal Dhikr machst. Du hast, seit du Mittag gegessen hast, keine Dhikr gemacht. Dein letzter Dhikr war Alhamdulillah nach dem Essen. Kann ja sein, oder nicht? Kann sein, dass du jetzt seit einer halben Stunde keinen Dhikr gemacht hast. Habibi, halbe Stunde ohne Dhikr, geht's dir noch gut? Allah Azza wa Jal sagt, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ. Also diejenigen, die Allah viel gedenken und die Frauen, die das tun. Falhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns solche Chancen gibt. Er sagt, so, jetzt Ruhe, jetzt dieser Referent, der hat genug geredet, jetzt ein bisschen Dhikr. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Warum das weiße Kleid? Ja? Weil das Herz ursprünglich weiß ist und nur durch die Sünden. Das ist auch gut, das Herz ursprünglich weiß. Okay? Ja? Weil die schwarzen Flecken beim weißen Hemd, die besser zum Vorschein kommt. Okay, und das heißt, wenn ein weißes Kleid rein sein soll und ein schwarzes Kleid rein sein soll, was ist der Unterschied? Das heißt, wann ist das weiße Kleid sauber? Bis der letzte Punkt weg ist. Ein weißes Kleid hat die Eigenschaft, wann kannst du sagen, dieses Kleid ist sauber, bis nichts mehr da ist. Und deswegen sagst du, oh Allah, reinige mich wie ein weißes Kleid, das bedeutet, oh Allah, lass keine einzige Sünde mehr übrig. So wie beim weißen Kleid, das wir nur dann als sauber beschreiben können, wenn auch gar kein Fleck mehr da ist. Schwarzen Kleid kann ja sein, dass viele Flecke noch da sind, man sieht es ja nicht. طيب. Kommen wir nun zu Surat Al-Fatiha. هذه الصورة, diese Sura, liebe Geschwister, ist eine gewaltige Sura. Ummul Kitab, Mutter des Buches. Al-Ulama sagen, der ganze Koran ist nichts anderes als ein Tafsir von Surat Al-Fatiha. Ja, weil Surat Al-Fatiha hat alles besprochen, beinhaltet alles. Aber das ist nicht unser Thema. Ibn al-Qayyim rahimahullah hat da Sachen gesagt über Surat Al-Fatiha. Alle Arkanul Iman sind in Surat Al-Fatiha. Alle Arten des Tawhid werden in Surat Al-Fatiha erwähnt. In Surat Al-Fatiha wird erwähnt, das Ziel des, also das Ziel des Menschen und der Weg und. Surat Al-Fatiha ist die Sura. Aber wir besprechen jetzt Surat Al-Fatiha im Hinblick auf das Gebet. So wie das im ganzen Buch ist, immer im Hinblick auf das Gebet. Das Allerwichtigste, was du dir merken sollst, da würde mich jetzt auch interessieren, wer diesen Hadith jetzt noch nie kannte, dass man einen Hadith, einen heiligen Hadith kennt. Und zwar sagt Allah, Jalla wa Ala, ich das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile. Das Salata bayni wa bayna abdi nisfain. As-Salah bedeutet was? Al-Fatiha, hier in diesem Sinne. Und das Surah Al-Fatiha, As-Salah. Du kannst Al-Fatiha oder hast du As-Salah gelesen? Sagt heute fast kein Mensch mehr. Aber es ist ein Name, genauso wie Ummul Kitab, Sab' al-Mathani und so weiter und so fort. Das sind ja alles Namen von Surah Al-Fatiha. Ich teilte das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile. Wenn er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, aller Preis gebührt Allah dem Herrn der Welten, sagt Allah, mein Diener dankt mir. Wenn er sagt, Ar-Rahmanir-Rahim, dem Gnadevollen, dem Gnädigen, sagt Allah, mein Diener lobt mich. Und wenn er sagt, Maliki Yawmiddin, dem alleinigen Herrscher am Tag der Abrechnung, sagt Allah, mein Diener rühmt mich. Wenn er sagt, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dir allein dienen wir aus Liebe und zu dir allein flehen wir um Hilfe, sagt Allah, dies ist zwischen mir und meinem Diener und er erhält, worum er bittet. Wenn er sagt, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, denen du gezürnt wird, denen gezürnt wird und denen, die irre gehen, dann sagt Allah, dies ist für meinen Diener und er erhält, worum er bittet. Wir haben die Chance, liebe Geschwister, mit Allah zu reden. Noch einmal ein Rückblick. Ich stehe da mit meinen Sünden vor dem Gewaltigen und dem Größten, Subhanahu. Und er richtet sein Angesicht zu mir, Subhanahu wa ta'ala. Gehen wir zurück zu diesem Chef mit dem Gerät, das du kaputt gemacht hast da. Glaubst du, dieser Chef wird mit dir auf welche Art und Weise reden? Glaubst du, der verliert noch mehrere Kalorien, ja, indem er viel redet? Also ich kann mir vorstellen, da sagt er, machen Sie mal die Tür von außen zu. Oder nicht? Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns davor bewahren. Was sagt Allah? Die Leute, liebe Geschwister, in der Hölle streiten untereinander, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Die Ayat. Als die Schwachen gestritten haben mit denen, die hochmütig waren, ihre Führer. Ihr seid doch schuld daran, dass wir in Jahannam sind. Nimmt einen Teil unserer Strafe. Dann sagen diese Führer, Allah hat alles entschieden. Ja, da können wir nichts machen. Wenn diese Diskussion, dieser Streit in Nar Jahannam, ja, das ist nicht bei in der Klimaanlage und ein Glas Wasser und hör mal zu, du hast Schuld und nee, in Nar Jahannam, die Haut wird verbrannt und so weiter und die schreien sie an. Und wenn das nicht klappt, gehen sie weiter zu den Zabaniyah. Das sind Engel, Allah Azza wa Jalla hat sie beschrieben, gewaltig sind sie, groß, Shidad, und sie widersetzen sich nie den Geboten und Befehlen Allahs tabaraka wa ta'ala. Die sagen zu denen, bittet Allah, dass er uns einen Tag die Strafe verringert. Allahu Akbar. Das ist ihr Wunsch, Yawm al-Qiyamah, in Jahannam. Ein Tag, die Strafe weg. Ein Tag, die Strafe weniger. Weniger. Das soll uns verbrennen, aber bitte ein bisschen weniger. Möge Allah uns davor bewahren. Und dann sagen diese Sabanier, habt ihr nicht die Botschaft bekommen? Dann sagen sie doch. Dann sagen die Sabanier zu denen, dann bittet. Könnt ihr lange bitten. Und dann gehen sie zu wem? Zu Malik, dem Wächter von Jahannam. Dann sagen sie, sag deinem Herrn, er soll uns vernichten. Was soll denn das? Die Haut wird verbrannt, dann kriegen wir noch eine neue Haut. Unsere Augen werden verbrannt, dann kriegen wir neue Augen. Und so weiter und so fort. Leben, Tod, Leben, Tod. Was soll denn das? Er soll uns vernichten. Dann sagt Malik, er bleibt hier drin. Möge Allah uns davor bewahren. Und dann gehen sie zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dann gehen sie zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagen, oh Allah, wir waren uns gegenüber ungerecht. Die Ungerechtigkeit uns gegenüber hat uns besiegt. Ghalabat alayna shiqwatuna. Und sie bitten Allah, lass uns bitte hier raus. Lass uns zurück, dass wir Gutes tun. Wenn wir dann wieder schlecht sind, dann sind wir selbst schuld. Was ist dann die Antwort? Allah Azza wa Jal sagt, seid ruhig und redet nicht mit mir. Ist das nicht schlimmer, als wenn er sagen würde nein? Und erklären würde, warum? Nein, mit dir rede ich gar nicht. Ruhe! Dann sagen die Ulama, dann hört man von ihnen keinen Mucks mehr. Zu wem wollen sie denn? Nach Allah Azza wa Jalla. Zu wem wollen sie denn? Wenn Allah sagt, ihr redet nicht mehr, zu wem wollen sie denn? Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, zu unserem Thema zurück, das war jetzt eine kleine Ausfahrt. Wenn du vor diesem Big Boss bist, denkst du, er wird ein Funken Gnade mit dir haben? Besonders wenn du was Schlimmes angestellt hast? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in diesem Bittgebet, dies ist für meinen Diener. Und er erhält, worum er bittet. Das macht jeden Muslim kaputt. Jeder, der weiß, wer Allah ist und wie mächtig er Allah ist und wie er die großen Völker vernichtet hat, subhanahu wa ta'ala, wenn er Suratul Fatiha liest, schmilzt sein Herz dahin. Diese Flut von Gunst, die da kommt, obwohl meine Sünden auf dem Kopf sind, sind sie schon runtergefallen. Ich habe noch keinen Ruku gemacht. Die sind ja noch da und trotzdem sagt Allah Azza wa Jal, bitte, ich vergebe dir. Deswegen in einem heiligen Hadith sagt Allah Azza wa Jal, steh auf, dann komme ich zu dir. Wenn du jetzt aufstehst, wie viele Zentimeter hast du dich von deinem Platz, wie sagt man, entfernt? Kein Nanometer. Du bist ja am selben Platz, du bist nur aufgestanden. Das reicht schon. Allah Azza wa Jalla sagt, steh auf, komm, amshi ilak, steh auf, dann komme ich zu dir. Zeig, dass du bereuen möchtest, dann wird dich Allah empfangen. Wie gnädig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, sagt Allah Azza wa Jalla, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَمُنْكَرِ. Das Gebet, und hier dieses Inner bedeutet, da ist kein Wenn und Aber. Das Gebet hindert vom Verwerflichen und vom Abstößigen, also von den Sünden. Sicher, wer betet, sündigt nicht. Aber Sekunde mal, ich bete und sündige. Also hast du nicht richtig gebetet. Gibt keine andere Antwort. Glaubst du, wenn jemand Wudu macht, so wie es dargestellt wurde, wenn jemand den Adhan hört und dann an Al-Akhira sich erinnert, wenn jemand sich kleidet und dann aber denkt, dass er vor Allah entblößt ist, weil alle Sünden offengelegt sind, wenn jemand dann anfängt zu beten und er erinnert sich an diese Sachen, glaubst du, er sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah und geht sofort sündigen? Das ist unmöglich. Unmöglich ist sowas. Aber wenn ich Wudu mache, ja, dann mache ich halt Wudu. Und dann höre ich Adhan. Und der Adhan läuft. Anstatt dass ich den Adhan höre und mit dem Muadhin oder ihm nachrede und so weiter und so fort. Wenn ich dies alles nicht mache, dann ist ja klar, dass ich sündige. Dann hat das Gebet bei mir, gut, du hast deinen Job getan. Das ist ja schon schön. Aber es hat nichts gewirkt in deinem Herzen. Und deswegen, wir lesen Koran, da siehst du den Bruder, der hat seine Stöpsel in den Ohren, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا und so weiter und so fort, Ayat, die lassen dein Herz beben und er schaut sich die Frau an. Warum? Weil, wie Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt, oder wie Salaf al-Salih gesagt haben, sie sagt, weil im Herzen ist ein Teufel drin. Wenn Dhikrullah reinkommt, lässt er es nicht rein. Den musst du rausschmeißen. Den musst du verbannen aus deinem Herzen. Wie? Durch viel Ibadah. Wer Taube machen will, muss Ibadah machen. Wenn du die Sünde verabscheuen möchtest, musst du Ibadah machen. Wenn du keine Ibadah machst, viele liebe Geschwister denken, Taube kommt an, plötzlich, zack, Taube, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ich hasse die Sünde auf einmal. Nee, so ist es nicht. Wenn du die Sünde, ob das jetzt Musik hören oder was weiß ich, was für Lästern oder Hochmut, egal welche Sünde es ist, wenn du sie verabscheuen möchtest, dann fang an viel zu beten und zu fasten und zu spenden und Koran zu lesen. Dein Herz muss gereinigt werden. Und dann fliegt dieser Teufel raus. Aber solange wir das nicht machen, und deswegen, liebe Geschwister, wenn dieser Satz vom ganzen Seminar, wenn nur dieser Satz hier bleibt, im Herzen bleibt, dann haben wir viel erreicht. Wir dienen Allah Azza wa Jal so, wie wir wollen. Nicht so, wie Allah will. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ. Sei geradlinig und standhaft, so wie dir auferlegt wurde, nicht so, wie du willst. Ja? Das sehen wir zum Beispiel bei den Leuten, Alhamdulillah, die Sunna lieben und so weiter und so fort. Aber wo ist der Charakter? Wo ist das Benehmen? Wo ist Al-Khushu'? Wo ist das Weinen vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist Qiyamul Layl? Wo ist das Spenden? Wo sind die Ibadat? Wir sagen, wir wollen Sunna, Sunna, Sunna. Wer ist denn unser Vorbild? Bestimmt nicht Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dessen Füße schmerzten, so viel Qiyam er gemacht hat, der gespendet hat, so wie jemand, der die Armut nicht fürchtet und so weiter und so fort. Sind wir Leute, die es Salaf folgen? Also bitte, ja, machen wir uns nichts vor. Sind wir so wie Abu Bakr as-Siddiq, der sein Geld spendet und der sagt, ich habe ihnen Allah und den Gesandten übrig gelassen? Sind wir so wie Umar ibn al-Khattab, der sagt, während er stirbt, sagt er, hätte die Mutter von Umar nicht geboren? Und er weiß ganz genau, dass er im Paradies sein wird. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm versprochen. Und er weiß genau, dass ihn ein Majusi, ein Feueranbeter erstochen hat, im Gebet. Und trotzdem war er demütig vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sind wir so? Also entschuldigt diesen Ausdruck, wir sind so, wie im Deutschen gesagt, das sind Fachidioten. Das bedeutet, wir können die Aqida runterleiern, Bedingungen von La ilaha illallah, 7 und auch Islam 10 und so weiter, Arten des Tawhid 3 und so, das können wir super. Aber unsere Herzen, wann haben wir das letzte Mal Geborgenheit gefühlt? Wann haben wir das letzte Mal Sehnsucht gefühlt? Wann haben wir das letzte Mal Allah gebeten, dass wir ihn sehen dürfen, Yawm al-Qiyamah? Wann haben wir eine andere Welt? Wann haben wir das letzte Mal mehr als 100 Mal As-Salat ala Nabi aufgesagt? Sallallahu alaihi wasallam. Wann denn? Wie viele Freitage vergehen? Und wenn es hochkommt, sagen wir 10, 20, 30, von mir aus 100 Mal, Allahumma salli ala Nabiina Muhammad. Wer von uns kann über 1000 Mal das sagen? Oder Al-Istighfar und so weiter und so fort. Das müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Wir müssen verstehen, dass wir alle uns ändern müssen. Dass wir alle uns verbessern müssen. Dass wir alle uns gegenseitig ermahnen sollen. Ja, Achi, warum hast du die Sunna jetzt nicht gebetet? Wenn du zwei siehst, die nach Dhuhr reden, bete Sunna, dann kannst du reden. Wenn du jemanden siehst, der eine Sunna nicht gemacht hat, ja, Achi, warum? Guck mal, mach doch die Sunna. Das ist etwas, was wichtig ist. Wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, liebe Geschwister, dann gehen wir zugrunde. Wenn wir nur lesen die Theorie, aber es nicht umsetzen, dann sind unsere Vorbilder nicht die Gefährten und die ihnen folgen. Geht's, dann machen wir weiter. Suratul Fatiha, liebe Geschwister, ist wie gesagt eine wunderschöne Sura. Und dieser Hadith lässt einen Menschen die Fatiha genießen. Und deswegen, es gibt Leute, die lesen Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Malik, Yawm Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdina Sirat, Mustaqim, Sirat. Besonders, wenn sie nicht laut lesen, so die letzten zwei Rak'a von Maghrib oder Isha oder Dhuhr oder Asr, die vier Rak'a, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja, wann hast du die Fatiha gelesen? Hast du in A'tainaka al-Kawthar gelesen? Wo ist denn die Fatiha? Einmal ein Sheikh sagt, ich wurde gefragt, was liest du nach Suratul Fatiha in der dritten und vierten Rak'a? Hat er gesagt, nichts? Ich lese nur Suratul Fatiha. Du liest ja noch andere Suren. Nein, ich lese keine. Das kann nicht sein, weil du machst so lange, du liest bestimmt... Nein, ich lese nur Suratul Fatiha. So lange? Ja, wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt jetzt nicht, du sollst jetzt eine halbe Stunde warten, bis zur nächsten Ayah. Aber nicht einfach so, genieße es. Wisse, dass Allah dir jetzt antwortet. Oder glaubst du etwa Allah nicht? Allah subhanahu wa ta'ala antwortet dir. Es ist jetzt nicht haram zu sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Das ist nicht haram. Aber ich meine, man sollte in Ruhe Suratul Fatiha lesen. Auch wenn es leise gelesen wird. Viele, wenn sie laut lesen, lesen sie Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aber leise, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin, ja genau. Ja, warum denn? Was ist denn der Unterschied zwischen laut und leise? Warum liest du die Ahkam al-Tajweed ist gar nicht da? Wo ist die Runna? Und so weiter. Wo ist Al-Mad? Allahu Akbar. Warum? Das heißt, Barakallahu fikum, sowohl wenn wir laut lesen, Al-Fatiha, als auch leise lesen, bitte mit Ahkam, also mit den Rezitationsregeln, jedem Buchstaben sein Recht geben und mit einem wachsamen Herz und anwesenden Herz Al-Fatiha lesen. Wenn ihr jetzt leider, weil die Zeit natürlich leider nicht ausreicht, etwas schneller jetzt diese Sura durch, aber ich rate jedem, nicht nur diesen Text, der hier über Surat al-Fatiha steht, sondern egal was für ein Tafsir rauskommt, lies über Surat al-Fatiha. Lies über Surat al-Fatiha. Wisst ihr eigentlich, das Werk Madarij al-Salikin von Ibn Qayyim al-Jawziyyah, das ist so mit Abstand das wichtigste Werk von Ibn Qayyim. Also die Ulama sagen, er hat das in einer Situation geschrieben, da war er nicht mehr auf der Erde. Allah Azza wa Jal hat ihm so sehr Sachen gezeigt, an Erkenntnisse gegeben, meine ich, die wunderschön sind. Dieses Buch heißt was? Es heißt Madarij al-Salikin. بين إياك نعبد وإياك نستعين. Das ist der Titel. Stufen der Schreitenden, Stufen. Diese Stufe von bis wo nach wo, zwischen إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج السالكين ist nichts anderes als ein Tafsir für إياك نعبد وإياك نستعين. Zwei Bände. Das ist nur Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Weil was Al-Ibadah bedeutet und so weiter und die Stufen der Ibadah. Fangen wir an mit Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah. Und wie im Buch hier steht, uns geht es jetzt nicht darum, ob wir Al-Basmalah aussprechen sollen, ob das eine Ayah ist, meine ich, oder nicht. Aussprechen soll man schon, aber ob es eine Ayah ist oder nicht, das können wir in den Fiqh-Büchern nachlesen. Sondern wichtig ist, dass wir diese Basmala verstehen. Bismillah, es fängt mit dem Namen Allahs an. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Name, ist abgeleitet von Al-Ilah. Und Al-Ilahu bedeutet derjenige, dem man dient. Al-Ma'bud. Deswegen heißt ja, La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Also Ilah bedeutet derjenige, dem man dient. Oder Gott eben, wenn man das so definieren mag. Dieser Name Allah hat folgende Besonderheit, dass alle anderen Namen Allahs Beschreibungen und Erläuterungen dieses Namens sind. Das heißt, wenn gefragt wird, wer ist Allah? Dann sagst du, Allah ist Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakab und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala, um zu wissen, welcher Name das ist oder was dieser Name bedeutet, musst du dir alle anderen Namen Allahs anschauen. Und Allah Azza wa Jal hat dies erwähnt in der Ayah. oder in den letzten drei Ayat von Surat al-Hashr. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Gnadenvolle und Barmherzige. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer, der Sicherheit, der Wächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über was sie ihm beigesinnt. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln und der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Ibn Abbas, radiallahu anhu, auf Seite 58, sagt, Allah ist derjenige, der die Anbetungswürdigkeit und das Recht auf Dienerschaft durch seine gesamte Schöpfung besitzt. Sollen das heißen? Das bedeutet, Ibn Abbas weist hier auf zwei Dimensionen hin. Zum einen auf die Eigenschaft Allahs, dass er anbetungswürdig ist. Denn jeder Name Allahs macht auf eine seiner Eigenschaften aufmerksam. Der Name der Allsehende, also Al-Basir, weist auf die Eigenschaft des Sehens hin. Der Name der Allwissende weist auf die Eigenschaft des Wissens hin. Genauso weist der Name Allah auf die Eigenschaft der Anbetungswürdigkeit hin. Denn noch einmal, Allah bedeutet Al-Ilah, also der Anbetungswürdige. Die zweite Dimension ist, dass der Name Allah darauf deutet, und zwar auf die Pflicht des Menschen hin, so besitzt Allah das Recht, vom Menschen angebetet zu werden. Denn Allah Azza wa Jal sagt, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Er ist es, der im Himmel Gott und auf der Erde Gott ist, heißt, er ist derjenige, der im Himmel angebetet wird und auf der Erde angebetet wird. Er ist der Allweise und Allwissende. Diese Dimensionen der Ayah, was heißt denn das jetzt? Wer hat das jetzt verstanden? Allah deutet auf zwei Sachen hin. Auf was? Zum einen die Eigenschaft Allahs, dass er anbetungswürdig ist. Und zum anderen daraus abgeleitet die Pflicht. Barakallahu. Also die Eigenschaft, dass er der Anbetungswürdige ist. Und die zweite Sache ist die Pflicht des Dieners, ihn anzubeten. Diese zwei Sachen deutet der Name hin. Er ist würdig, angebetet zu werden. Er hat dieses Recht. Und zweitens, der Diener hat die Pflicht, Allah anzubeten. Allah Azza wa Jalla sagt, إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und die Ayat sind hierzu viele. Dann sagt Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aller Preis gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Mir ist wichtig, liebe Geschwister, immer, dass wir immer auf unsere Herzen achten, wenn wir beten. Und auf unsere Herzen achten bedeutet immer, es hat was mit Gefühlen zu tun. Also Taten des Herzens. Mit welchem Gefühl sollte ein Muslim diese Ayah lesen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit, ist das ein Gefühl? Oder ist das ein Benehmen? Darüber müssen wir mal reden. Mit welchem Gefühl? Bitte, Barakallahu fik, nicht vergessen, der ganze Kontext. Du stehst vor Allah, die Sünde vor deinem Kopf und so weiter und so fort. Und jetzt sagst du, Alhamdu. Mit welchem Gefühl? Mit welchem Gefühl? Überzeugung. Bitte? Überzeugung. Überzeugung, ja. Aber wenn du sagst Überzeugung, was hat das jetzt mit den anderen Tatsachen zu tun? Du stehst vor Allah, die Sünden sind auf deinem Kopf und so fort. Ja, aber erklär mir, was für ein Zusammenhang das hat. Liebe. Warum Liebe? Warum? Weil man sich in dem Moment im Klaren ist, wie erhaben Allah ist, wenn man das ausspricht. Okay. Warum sagen wir überhaupt Alhamdu? In diesem Zusammenhang jetzt? Alhamdulillah bedeutet, ich bedanke mich bei Allah. Also ich lobe Allah. Warum denn? Weil? Alhamd ist mit Liebe verbunden, ja. Vielleicht, weil es einem klar wird, was Allah für einen alles macht und was alles da wird, was er ni'amat. Das ist gut, das ist gut. Das ist schon mal die richtige Linie. Weiter? Ja? Ja, Allah besser weiß für wir, was gut für uns ist. Gut, ja. Aber noch einmal, dieser Punkt jetzt, was hat das jetzt mit den Sünden zu tun? Immer, wie gesagt, mir geht es jetzt nicht allgemein, warum bedanken wir uns bei Allah? Nee. Wir bedanken uns bei Allah für viele Sachen. Aber mir geht es jetzt gerade im Gebet. Ich habe gerade mein Dhikr fertig, sage Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und dann sage ich Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und von mir aus A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ja? Das ist eine Chance, das zu bereuen, obwohl man sündigt. Okay, ja. So, und jetzt aber welches Gefühl, ja? Wenn wir seine Gnade beten und unsere Sünden dann abwaschen können. Genau, ja? Das ist ja immer noch im Kontext dieser Scham, weil man zum einen sich seiner eigenen Sünden bewusst ist und der Gnade. Ja, warum bedankst du dich bei Allah? Für was? Für seine Ni'mah, die er nimmt. Welche denn? Alles. Alle? Dafür, dass ich ein Auto habe? Auch, ja, aber jetzt in diesem Kontext. Dass er uns Hadana, dass wir beten können. Sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt der zweite Schritt. Erster Schritt, zweiter Schritt. Ein Beispiel. Welches Gefühl hat ein Mensch, der sagt, von mir aus, der Nicht-Muslim sagt zum oder der andere sagt Gott sei Dank, er wäre fast vom Gebäude gefallen, aber im letzten Moment hat ihn jemand gefangen. Was für ein Gefühl? Bewahrt wurde. Gerettet wurde. Du wärst runtergefallen, du wärst tot. Querschnittsgelähmt. Aber zack, da hat jemand... Also, Gott sei Dank. Mit dieser Atmung, die verbunden wird, das zeigt was? Gerettet. Oder nicht? Warum soll ich dieses Gefühl haben? Wenn ich jetzt lese, Alhamdu. Das ist natürlich ein Gefühl. Ihr habt alle recht, ja? Ihr habt alle recht. Und deswegen dürfen wir auch mehrere Male beten. Damit wir bei jedem Mal, wenn wir uns bei Allah bedanken, dass wir einen neuen Grund haben, die Liebe, die Furcht und so weiter und so fort. Aber jetzt, mir geht es nur noch diese Sache. Warum muss der Mensch fühlen, er wurde gerettet? Allah lässt einem die Chance, sich vom Feuer zu retten. Ja. Er lebt noch und ist gerade im Gebet. Genau. Die Türen sind noch offen. Jetzt muss er wissen. Bitte? Genau, barakallahu fiik. Wer diese Ayah, dieses Wort aus der Ayah versteht, der fühlt eine Ehre, dass er beten darf. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt? Jetzt sind es schon 7 Milliarden, ne? 7,5 schon. Davon sind wie viele Muslime? Man sagt 1,5 statistisch. Von mir aus 2. Wie viele beten davon? Und zwar die TGW-Beter. Das heißt zu schnell. Von mir aus, wer ich zu eh will, bitteschön. Ja. Und wie viele davon, die Pseudo-Sunna-Liebenden, ohne Demut? Dass Allah Azza wa Jal dich mehrfach auserwählt. Mehrfach auserwählt. Ibn al-Qayyim, das steht glaube ich sogar am Ende des Buches, ne? Kommt noch, bidnillah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, rettete dich mehrfach. Er rettete dich einmal vor dem Atheismus. Es gibt ja viele Atheisten, die glauben an nichts. Obwohl die glauben an etwas. An Aliens dann. Auf jeden Fall, sie glauben nicht an Gott. Da hat er dich gerettet. Aber es gibt viele, die nicht Atheisten sind, aber dann Polytheisten. Oder nicht? Wenn du jetzt vom Atheismus gerettet wurdest, heißt es noch lange nicht, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es kann ja sein, dass du schon wieder die falsche Ausfahrt genommen hast und dann bist du wo gelandet? Beim Polytheismus, Schirk. Der eine sagt, es gibt keine Götter, der andere sagt, es gibt 5000 Götter. Subhan Rabbil Adim, liebe Geschwister, jetzt. Nepal ist es ja, oder? Wo der. Was machen die Leute? Die laufen da rum, die Buddhisten, und machen ihre Schirk, genau. Also die Mushrikin, sagt Allah im Koran, wenn es ihnen schlecht geht, haben sie Allah angebetet. Diese Mushrikin heute, und wenn es ein Erdbeben gibt und Vulkanausbruch, die bleiben Mushrikin. Nicht mal in der Situation macht ihr Dua zu Allah. Alhamdulillah. Ja, guck mal, Allah hat dich gerettet. Hättest du auch ein Buddhist werden können, oder nicht? Wie viele zivilisierte Menschen wurden Buddhisten? Gibt's, oder nicht? Schauspieler und Allahu A'lam. Ja? Und er hat dich dann gerettet. Aber da gibt es viele, die schon wieder die falsche Ausfahrt genommen haben und eben nicht an Rasul sallallahu alaihi wasallam glauben, wie die Christen und die Juden. Sie glauben nicht an viele Götter. Gut, sie machen Schirk, ja, aber die haben jetzt nicht 5000 Götter. Die haben dann nur ein paar Götter. Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, Allah hat dich schon wieder gerettet. Zum dritten Mal. Und dann hat er dich noch einmal gerettet, dass du an Rasul a.s.w. glaubst. Ja gut, aber das reicht ja auch nicht aus. Warum denn das? Weil es viele Leute gibt, die Bid'a machen. Und du machst es nicht. Oder nicht? Und dann hat er dich wieder von der Bid'a gerettet. Aber dann gibt es viele, die nehmen wieder die falsche Ausfahrt und machen die Kabair. Und dann hat er dich von den Kabair noch einmal gerettet. Und dann gibt es wieder Leute, die machen dann andere Sünden. Und er hat dich gerettet. Wie oft hat uns Allah gerettet? Und jetzt, liebe Geschwister, wie merke ich denn den Wert einer Gabe? Ja. Wenn sie entzogen wird. Oder wenn ich mir vorstelle, denn wenn sie entzogen wurde, ist vorbei. Aber wenn ich mir vorstelle, es würde mir weggenommen. Um welche Gabe geht es jetzt gerade? Entschuldigung, ja? Das haben Sie eben nach Bid'a gesagt. Nach Bid'a Kabair Gründen. Wie zum Beispiel Alkohol trinken, Zinsen nehmen und so weiter und so fort. La ilaha illallah. Und zwar, worum geht es jetzt? Welche Ni'ma? Rechtleitung. Wie merke ich jetzt den Wert dieser Hidayah? Bitte? Ja, wir haben ja gesagt, du merkst den Wert einer Gabe dadurch, dass du dir vorstellst, dass die Gabe dir entzogen wird. Wenn man sich vorstellt, dass du in der Hölle landest. A'udhu billah. Genau. Wenn du merken willst, wenn du kosten möchtest, schmecken möchtest, genießen möchtest, die Gabe der Rechtleitung, dann stell dir vor, du bist jetzt in Nar Jahannam. Stell dir das mal vor. Deswegen, liebe Geschwister, auch wenn wir jetzt leider nicht zügig vorankommen, aber das ist wichtig, das ist wichtig. Also mir ist es wichtig, dass wir unsere Herzen trainieren. Das fehlt leider. Das fehlt. Wir lesen, aber unsere Herzen kommen nicht nach, weil das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und deswegen nehmen wir uns mal diese Zeit. Wir wollen jetzt zusammen genießen, dass Allah uns recht geleitet hat. Was muss ich jetzt machen? Ich muss mir jetzt vorstellen, möge Allah uns davor bewahren. Wallah, wir bitten dich, dass du uns ins Paradies eintreten lässt, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Stell dir, jeder von uns solle sich vorstellen, möge Allah uns davor bewahren, er wäre in Nar Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Wenn du kein Muslim wärst, wenn du als Nicht-Muslim stirbst, wie lange bleibst du jetzt? Bitte? Immer. Sekunde. Dieses immer, noch einmal. Barakallahu fikum. Wenn wir unser Herz trainieren, reinigen möchten, dann immer bitte langsam. Das Herz muss, du musst dir Zeit geben. Das heißt, nach einer Woche in Jahannam, bin ich dann raus? Wenn ich als Nicht-Muslim sterbe, oh Allah, gib uns ein gutes Ende. Bin ich dann raus? Nach zwei Wochen bin ich dann aus Jahannam raus? Zwei Wochen Jahannam. Muss ich dann immer noch bleiben? Ein Monat. Bin ich nach einem Monat Jahannam, Strafe, bin ich dann raus? Immer noch nicht. Nach zwei Monaten? Auch nicht. Nach einem Jahr bin ich dann endlich raus? Ein Jahr, 365 Tage, irdische meine ich jetzt, Zahl. Und bei Allah Azza wa Jal sind die Tage anders. Bin ich dann raus? Immer noch nicht. Nach 10 Jahren, nach 100 Jahren, der Verstand macht jetzt nicht mehr lange mit. Nach 1000 Jahren, nach Billionen Jahren, nach Trillionen, das können wir nicht mehr, das sind Zahlen, die gehen jetzt einfach da rein, da raus. Das Herz kann das nicht mehr verarbeiten, diese Dimension. Was gibt es denn nach Trillionen, Quillionen, was weiß ich, was für... Und jetzt, was hast du getan, dass Allah genau dich vor dieser Strafe rettet? Wer bist du denn? Warum du? Frag dich, warum ich ja? Warum ich? Schau diese Buddhisten, die jetzt 6000 in 0, nix waren. 6000 sagen die und die Zahl wird steigen. Sind gestorben durch ein Erdbeben. Buddhisten, Hinduisten und so weiter und so fort. Möge Allah uns davor bewahren. Hätte Allah Azza wa Jal, wäre Allah denn nicht in der Lage gewesen, dass du auch dort geboren wirst? Und dass du auch ein Buddhist wirst oder Hinduist? Oder irgendein Atheist oder Affenist? Aber Allah Azza wa Jal hat dich gerettet. Womit habe ich das verdient? Wie? Und jetzt, das ist jetzt der springende Punkt. Wie wirst du jetzt sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen? Das ist eine ganz andere Welt. Das ist eine andere Welt. Liebe Geschwister, wir müssen uns wirklich, da müssen wir die Finger in die Wunde stecken. So haben wir leider vielleicht nie Al-Fatiha gelesen, oder nicht? Und deswegen machen die Gebete bei uns nichts, die wirken nichts. Deswegen ändern wir uns nicht. Warum? Weil wir nicht mit offenem Herzen Al-Fatiha lesen. Das ist jetzt nur ein Wort, Alhamdu. Du bedankst dich bei Allah, dass er dich gerettet hat. Milliarden, Trillionen von Menschen sind in Nar Jahannam. Im Hadith heißt es, dass von 999, oder waren das 9999, Allah barik fik, von 1000 Leuten 999 in Jahannam kommen und einer ins Paradies. Dieses Wort, La ilaha illallah, dieser Satz, der so einfach ist, das ist der einfachste Satz, du brauchst deine Lippen gar nicht zu bewegen, nur die Zunge. La ilaha illallah. Dieser einfache Satz, den so viele sagen, hätten sagen können, aber nicht gesagt haben. Und du darfst es. Und deswegen, wenn du Alhamdulillahi Rabbil Alamin sagst, musst du diese Ehre empfinden, diesen Stolz empfinden, diese Dankbarkeit empfinden, dieses Schamgefühl empfinden. Es ist ein Wirbel an Gefühlen, dass du beten darfst. Wer so betet, der weiß, dass ich nicht beten muss, sondern dass ich beten darf. Natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich denke, ich muss beten. Natürlich müssen wir alle beten. Aber es ist ein Unterschied, ob ich nur das sehe oder hinter dieser Pflicht die Wahrheit erkenne, dass ich beten darf. Denn nicht jeder betet. Und nicht jeder betet so aufmerksam und mit Demut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und deswegen, wenn du so betest, weil du so einen Drang hast, dich bei Allah zu bedanken, gibt dir Allah noch einen Bonus. Subhan Rabbil Azim. Dass du nach dem Gebet sagen darfst, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weil du bist so fröhlich, dass du Allah anbeten darfst, dass du nach dem Gebet Allah so oft dich bei ihm bedanken möchtest. Und deswegen, inshallah kommt das auch noch, bi'nillah, ist es einfach nur nicht nachvollziehbar, wenn die Leute, sollen das? Warum stellst du dir nicht diese Gabe vor, dass du sagst, Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet. Das sagst du ja natürlich nicht, aber dein Herz sagt das. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet vom Atheismus. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet vom Schirk. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet von der Bid'ah. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet vom Zinsnehmen. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet vom Alkohol. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet vom Lästern. Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet vom Klauen. Und so weiter. Dein Herz, jedes Mal, wenn du dich bei Allah bedankst, muss an etwas denken. Und genauso bei Subhanallah und bei Allahu Akbar. Und genauso bei Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Das heißt, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, ich wollte eigentlich Surat al-Fatiha schnell durch, da sind wir in der ersten Ayah stehen geblieben. Aber ich denke, es ist wichtig, Barakallahu fikum, weil das Buch kann ja jeder lesen. Aber diese Gedanken, Barakallahu fikum, die zusätzlichen, die sind tatsächlich sehr wichtig, Barakallahu fikum, dass wir diese Gedanken haben. Und keiner von uns ist vollkommen in der Demut. Jeder von uns hat Phasen, in der immer steigt, dann wieder sinkt. Aber bleib dabei, bleib dabei. Das heißt, du musst dir vornehmen, dass du immer mehr diese Ayat genießt und diese Gebete genießt und diese Verbeugung und diese Niederwerfung genießt. Du musst immer dabei bleiben. Warum? Weil es deine Nefs, deine Seele wird sich ändern, sicher. Deine Seele wird sich verbessern, je mehr du darauf achtest. Und deswegen, Barakallahu fikum, sollte jeder sich dieses zu Herzen nehmen. At-Tafsir von Surat al-Fatiha. Wie gesagt, leider reicht jetzt die Zeit nicht aus. Aber, meine Wenigkeit, habt ja diese Reihe schon mal durchgemacht. Das heißt, die Durus gibt es auf YouTube. Also wer das dann nochmal sich anschauen möchte, einfach wie genieße ich das Gebet schreiben und meinen Namen schreiben. Und dann seht ihr, inshallah, das ganze Buch erläutert. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Natürlich gibt es viele Informationen, die ich heute erwähnt habe, damals nicht. Ja? Das ist halt Rizq. Ja? Deswegen, barakallahu fikum, dürft ihr nie solche Treffen gering schätzen. Weil wir haben heute einen Trend, ja, dass wir YouTube-Schüler haben. Ja. YouTube, das ist so wie ein Nachhilfekurs. Das Internet, wenn man es mit Betreuung eines Lehrers benutzt, ja, darfst das Internet nicht einfach so benutzen, wie es viele machen. Irgendwann seid Islam, Allahu Akbar, ja schön. Die seid, ja, wer sagte, dass da die Wahrheit steckt? Das heißt, immer schön mit Betreuung deines Scheichs, deines Lehrers. Darf ich die Seite sehen? Zeig sie ihm mal, guck mal, die Seite da. Oder lass die Finger weg. Oder nee, nimm die Seite. Oder, das heißt, dieses Internet, Barakallahu fikum, das ist so wie Nachhilfekurs in Englisch und Französisch. Das heißt ja nicht, dass du nicht in die Schule gehst. Ja? Und deswegen, Barakallahu fikum, solche Seminare und solche Treffen, solche Unterrichte sind sehr wichtig. Und heutzutage, liebe Geschwister, Masha'Allah, Alhamdulillah, wir sind alle mobil, wallah, Alhamdulillah, minna, man kann Fahrgemeinschaften bilden. Und deswegen frage ich mich, ja, zum Beispiel die im Umkreis von 50 oder 100 Kilometer von Heilbronn sind, warum sie nicht hierher kommen zu den Unterrichten, ja, außer wenn es ein Seminar gibt. Du kannst doch mit deinen Brüdern, da kostet sich vielleicht 5 Euro oder 2 Euro, lau a'lam, ja, wenn du dann 50 Euro Benzin hast, teilst es auf die 5 Brüder, dann hast du 10 Euro, und dann mindestens einmal im Monat, ja, einmal im Monat tanken. Ja? Subhanallah. Deswegen, Barakallahu fikum, achtet darauf, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, aber man sollte ja solche Sachen auch erwähnen. Barakallahu fikum, gleich ist Salat al-Asr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, das, was wir gelernt haben, im nächsten Gebet umzusetzen. Barakallahu fikum. Wie ich gesagt habe, wir machen hier Theorie und Praxis, alhamdulillah. Und deswegen achtet auf diese Gedanken und Gefühle eurer Herzen. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.